9. Entschuldigen Sie. Desculpe. Entschuldigen. Desculpar. Sie sprechen als Anrede. Fala. Sprechen. Falar. Deutsch. Alemão. Ja. Sim. Ich spreche. Falo. Ein bisschen. Pouco de. Espresso. Uma bica. Was bedeutet das? O que significa? Bedeuten. Significar. Wort. A palavra.